Beiler, Mi, Ritmo, Arme braun und die Stirn rot. Ich saufe mir selber den Hirn tot. Wir brauchen keine Drogen, denn wir sind dope. Und sagst du da was dagegen, sag ich eh so. Rapper, rede mir zu viel Schwachsinn, denn ich schlampe, ist doch keine 18. Ich geh erst schlafen, bin bereit, alle wieder wach sind, denn ich will ja nichts verpassen. Steh auf der Stage und sie klatschen. Bestell eine Runde Bier für meine Crew, das geht auf meinen Nacken. Also mach doch mal Platz. Mach doch mal Platz, ja, mach doch mal Platz, weil sonst lad ich die Klack, ist mal tratatata. Die Ansagen war geplant, na ja, aufgecovert den Parts. Mach ich papalapapapa, Abi ist da wie bei Araberkanz. Also was, ha, M zu dem A, M zu dem A. Fühl mich endlich mal stark mit dem Pen in der Hand. Lege einen Part, will auf Gang, bitte schießen. Habe keinen Pen, ich habe Handy-Notizen, Handy-Notizen. 1000 PS, staunende Fans. Das Auge ist glänzend wie bei Freimaurer-Fans. Scheiß auf dem Bett, ich komm in Panamera. Du bist Landschaftsgärtner, bin am Samstag gern. Dann nenn ich Candyman, Christina Aguilera. Check den PKW, schau auf die Front mit Miguel ED. Auf dem Messen bin ich gern gesehen. Auf Pizza ist mein Auto auch unter Brenn zu sehen. 1000 PS und immer noch nicht am Limit. Wildwuchser und diese Szene ist so kindisch. Wir sammeln gute Künstler und werden zu einer Einheit. 1000 Hektar Stage, weil wir sterben hier im Limelight. Jenseits von Gut und Böse, es hat sich bestätigt. Mit dem Untergang erledigt, heute Rapper gibt's wenig. 1000 PS und immer noch nicht am Limit. Wildwuchser und diese Szene ist so kindisch. 1000 PS der Wogen, 1000 Euro die Strophen, wenn 1000 Kamera auf Straßen und nur tausende Cops und Zogen. 1000 Hater am Koffen, 1000 Flows in der Duschen, 1000 Rapper backjogen, sie bald 1000 Hosts bei uns blosen. Gegen uns muss sie nur zum Offen, Wildwuchs Sound, dass sie boxen. Kehrst du nicht zu der Truppen, tja, dann bist du uns leider nicht gewachsen. Bei den Shit kann ich wirklich kotzen, in Games sind viel zu viel Rotzen. Sie kommen um Gang, dann verbrennen sie leider im Endeffekt und die protzen. Schnall die mal auch, jetzt gehen wir Gas, die Reifen Haas, so wie Labour Cars. Nicht langsam fahren, aber besser war's, weil's konnte die Scheiße nicht erzahlt, na. High Speed und wir ziehen an die vorbei. In der Fetten eskaliert's und die verlieren meinen Führerschein. Es sind Ghoster mit Tyson und Freezy, die Bitches am Schlüssel, weil wir sind die Kings in dem Business. Hat jeder im Game, was das Wildwuchs die Klick ist. Hat jeder im Game, was das Wildwuchs die Klick ist. Rach der Reifen richtig, dann bin ich zufrieden. Ey, und Druck ist Pedal O, wie bleiben die Neider zankfit liegen. 1000 PS und immer noch nicht am Limit. Wildwuchser und diese Szene ist so kindisch. Wir sammeln gute Künstler und werden zu einer Einheit. 1000 Hektar Stage, weil wir sterben hier im Limelight. Jenseits von Gut und Böse, es hat sich bestätigt. Mit dem Untergang erledigt, heute Rapper gibt's wenig. 1000 PS und immer noch nicht am Limit. Wildwuchser und diese Szene ist so kindisch.